Peter Fango, er steht so schaurig auf den weichen Klammern. Sein Colt getarnt, man glaubt, es sei ein Bongo. Den hat er von einem Neger aus dem Kongo. Der Geiselgangster wohnt im 12. Stock, gleich um die Ecke in deinem Nachbarblock. Und nach dem Bankraub morgens in der Früh hört er am liebsten Tango Fango pur. Des Geiselgangsters Frau, die liebt es leise, sie stöhnt die ganze Nacht in keinster Weise. Doch wenn der Tango Fango dann erklingt, ihr Jubel durch das ganze Hochhaus dreht.